wie nähren wir das Leben unserer Seele? Wir nähern das Leben unserer Seele vor allem mit der Speise des göttlichen Wortes und mit dem allerheiligsten Sakrament des Altares, dem die Worten Christi entsprechen. Also nicht nur wie die Modernisten dann es auslegen und die Protestanten, indem wir die Heilige Schrift lesen, das ist auch nicht schlecht, aber darum geht es hier in erster Linie nicht, und indem wir uns von den Worten Christi und ihrem Sinn ernähren lassen und ganz konkret mit dem allerheiligsten Sakrament des Altares, das ja auch nichts anderes ist als die Speise des göttlichen Wortes, das Verbum Dei. Das Fleisch gewordenen Wortes.